Hier ist King FM. www.kingfm.net. Radio ohne Nebenwirkungen. Und nun zu unserer heutigen Filmvorstellung. The Amazing Spider-Man 3D. Eine der beliebtesten Figuren der Welt kehrt zurück auf die große Leinwand, wenn das neueste Kapitel aus dem Vermächtnis von Spider-Man in The Amazing Spider-Man enthüllt wird. Der Film konzentriert sich auf eine bislang noch nicht erzählte Geschichte, die eine völlig neue Seite von Peter Parker zeigt. Die Hauptrollen des neuen Filmes spielen Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Dennis Leary, Campbell Scott, Irfan Khan sowie Martin Sheen und Sally Field. Regie führt Mark Webb nach einem Drehbuch von James Vanderbilt, basierend auf dem Marvel-Comicbuch von Stan Lee und Steve Ditko. The Amazing Spider-Man erzählt die Geschichte von Peter Parker, gespielt von Andrew Garfield, einem Highschool-Schüler und Außenseiter, der als kleiner Junge von seinen Eltern verlassen worden ist und seitdem von seinem Onkel Ben, gespielt von Martin Sheen, und Tante May, gespielt von Sally Field, aufgezogen wird. Mein Gott, du siehst genauso aus wie er. Hör zu, ich war nicht lange in der Schule, das weißt du, Peter. Gott, ich konnte dir schon nicht mehr bei deinen Hausaufgaben helfen, da warst du gerade 10. Ich versuchte nur zu sagen, dass... Ich weiß, es ist hart für dich ohne deinen Dad und ich weiß, wir reden nicht oft über deine Eltern. Schon in Ordnung. Nein, das ist nicht in Ordnung. Ich würde es gern ändern, aber ich kann es nicht. Kurt Connors, so heißt der Typ auf dem Bild neben deinem Dad. Sie waren jahrelang Kollegen und kannten sich gut. Aber nach dieser Nacht haben wir ihn nie wieder gesehen. Er hat auch nie angerufen, nicht einmal. Habe ich nie verstanden. Wie die meisten Teenager versucht Peter herauszufinden, wer er ist und wie er zu der Person geworden ist, die er heute ist. Außerdem findet er seine erste Highschool-Liebe, Gwen Stacy, gespielt von Emma Stone. Hey. Wie kommst du hier rauf? Über die Feuerleiter. Euer Concierge schüchtert mich ein. Das sind 20 Stockwerke. Ja, schon okay. Das ist also dein Zimmer. Ja, das ist mein Zimmer. Bücher. Schuhe. Oh, hey. Ich hab deine Mom diese. Oh, die sind wundervoll. Ja, schön, oder? Die sind wunderschön. Die sahen wirklich gut aus. Ach, ja, traumhaft. Oh, tut mir leid. Nein, ich bin beeindruckt. Eigentlich haben die sich ziemlich gut gehalten. Ich behalte sie lieber. Ist da dein Anzug drin? Ein Anzug? Fürs Dinner. Wolltest du dir nichts anderes anziehen? Das im... Hey, Schatz. Das ist, du musst Peter sein. Das ist Peter. Hallo, freut mich sehr, Sir. Ja, mich auch. Das Essen ist fertig. Ich hoffe, du magst den Barsch. Gemeinsam kämpfen die beiden um Liebe, Hingabe und Geheimnisse. Als Peter einen mysteriösen Aktenkoffer entdeckt, der einst seinem Vater gehört hat, fängt er damit an, Nachforschungen anzustellen, weil er verstehen will, warum seine Eltern damals so plötzlich verschwunden sind. Seine Recherchen führen ihn direkt zu Oscorp und dem Labor von Dr. Kurt Connors, gespielt von Rhys Ifans, dem ehemaligen Partner seines Vaters. Warum bist du nicht in der Schule, hm? Ich habe eine Freistunde. Gut, ich habe leider keine Freistunde, also fass dich bitte kurz. Es ist kein Dinosaurier, der durch Manhattan läuft, sondern etwas sehr viel Gefährlicheres. Und ich weiß, wer es ist. Du weißt, wer es ist? Dr. Curtis Connors. Er ist Biochemiker. Ja, genau. Okay, Dr. Curtis Connors, der außerdem der Mentor meiner Tochter ist. Den meinst du? Den meine ich. Danke. Weißt du, kürzlich hat Dr. Connors Gwen eine glühende College-Empfehlung ausgesprochen. Ich habe sie gelesen und geweint. Aber du willst mir weismachen, er läuft in seiner Freizeit in Verkleidung draußen rum, als Riesendinosaurier. Nicht verkleidet und kein Dinosaurier. Er hat sich verwandelt in eine Riesenechse. Ich muss dich was fragen. Sehe ich aus wie der Bürgermeister von Tokio? Ja? Aber ich sage Ihnen die Wahrheit, ganz ehrlich. Der Mann arbeitet sein Leben lang an artübergreifender Genetik. Er hat einen Arm verloren und versucht, ihn nachwachsen zu lassen. Aber irgendwie ist die Gleichung ungenau und er hat sich in eine Echse verwandelt. Er benutzt Echsen-DNA. Er ist gefährlich und er plant irgendwas Grauenhaftes. Ich weiß es ganz sicher. Okay, schon gut, verstehe. Wir gehen so vor. Du gehst wieder zurück zu den Godzilla-Freaks nach Tokio und ich beschütze derweil Die Bürger unserer großen und wunderschönen Stadt. Sergeant Butler, würden Sie Mr. Parker bitte zur Schule eskortieren? Captain Stacy, ich mach keine Witze. Bringen Sie ihn her, befragen Sie ihn. Sie müssen ihn herbestellen, er ist eine Gefahr für die Menschen. Also bitte, hören Sie auf mich. Gehen wir. Jimmy, gib mir alles, was wir über Dr. Curtis Connors haben, ja? Sofort. Nachdem Spider-Man sich auf einen Kollisionskurs mit Connors alter Ego The Lizard begeben hat, muss Peter einige lebensverändernde Entscheidungen treffen, wie er seine Kräfte einsetzt. Und er formt sein Schicksal, ein Held zu sein. Wer weiß sonst noch davon? Nur du. Wirklich? Hey du. Du glaubst doch nicht, was die Polizei sagt, oder? Natürlich nicht. Macht dir das Angst? Deine Kräfte? Nein. Nein. Wie hat das Ding auf der Brücke ausgesehen? Es war riesig, viel zu groß für einen Menschen. Halt dich lieber im Hintergrund. Das kann ich nicht machen. Doch, musst du. Ich meine, warum? Wegen gestern Nacht. Die Menschen auf der Brücke. Was sie da angegriffen hat, hätte sie umgebracht. Das heißt, ich muss es aufspüren. Das ist nicht deine Aufgabe. Vielleicht ja doch. Ich fand's toll, dich zu küssen. Du bist eine mega gute Küsserin. Naja, weißt du, du bist auch ganz gut. Gleich ist Spider-Man-Darsteller Andrew Garfield hier bei uns im Talk. Vorher aber etwas Musik. Candy Dulfer. Lily was here. Bildfrequenz, das King FM Kinomagazin heute. The Amazing Spider-Man, der am 28. Juni in den deutschen Kinos startet. Andrew Garfield spielt Peter Parker, also Spider-Man. Andrew, what can you tell us about the focus on Peter Parker's long-time transformation to Spider-Man? Really focused in on him being an orphan and him searching for his identity and never really having a sense of it up until this point where he gets guided to Oscorp and to ultimately to being bit by this radioactive genetically engineered spider. Yeah, and how does it feel to wear the special Spider-Man suit? Embodying something that's meant so much to you, but there is a really interesting thing about it because it doesn't belong to you. Like you very very quickly realize that it's not you. It isn't you in the suit. It's just you doing your job, you know. It's not, it's actually nothing to do with you. It's, the suit is what people love, and whatever body is in that suit doesn't really matter. That's what I find so wonderful about this character, is that he is everyone's, and he is everyone. Yeah, and how was it to work with Martin Sheen, this fantastic actor, as your uncle? I really do love him. I have the love for him that, a nephew would have for an uncle, and but a good uncle, and you know, he's a very special man, and of course, as an actor, he's been someone that I've admired in the most profound way. Thank you, Andrew. Gleich Emma Stone, sie spielt die Rolle der Gwen Stacy in The Amazing Spider-Man. Jetzt haben wir etwas Musik. Hier ist Journey und Wheel in the Sky. Emma Stone spielt die Rolle der Gwen Stacy, wenn man so will, Spider-Man, Peter Parkers eingeweihte Freundin, ja, Wegbegleiterin. Emma, what can you tell us about the relationship between Peter Parker and Gwen Stacy? I think the reason people are protective of Gwen or are protective of Mary Jane or Peter's love interest is those relationships did feel real and did feel grounded. And so it's not like we're trying to create something out of some fantastical comic. I think it was a pretty, you know, earth-based comic. How was it to work with Andrew Garfield? He does so much preparation. He's incredibly prepared. He's thought out every moment of the movie countless times and every element of Peter's journey, and it's really incredible. I mean, he just completely knows what's going on, but he's still so adaptable and so intuitive in a way. The relationship between you and your father and between Peter and your father is something special. Let me say it so. What can you tell about Gwen's father, about the character? To have a father that's the police chief is, you know, it's a pretty, that's a life. That's kind of a, you know, she's the oldest and that, you know, and therefore bears a responsibility to her father I think she's responsible because of that experience of having a father like that. But I think that he's incredibly loving and protective of her. And so that whole element and how complicated that is to be with who is considered the biggest villain in New York City and have your father be so against him is just, you know, that's a huge conflict. Thank you, Emma. Ja, und gleich reden wir mit genau dem Mann, der Emmas Vater spielt in Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Ja, und das ist Dennis Leary. Aber vorher Linda Ronstadt und Somewhere Out There. Dennis Leary spielt Gwen Stacy's Vater in The Amazing Spider-Man, in diesem Film. In dem Film, über den wir heute reden, hier bei Bildfrequenz, dem King FM Kinomagazin. Dennis, how was it to work with Emma Stone? I know she's already recognizable to a big chunk of the audience. And I certainly was very aware of her movies. My kids are huge fans of hers. And she's so unbelievably, she's great as a dramatic actress. She's hilarious. She can improvise. She's 22 and she acts older than I do. I mean, she's really pretty amazing. And, you know, once this movie opens, she's just going to be, you know, even bigger. Thank you, Dennis. Und da wird auch schon wieder weitergerufen. Wir haben gleich Martin Sheen hier kurz im Talk. Ganz kurz, wie mir gesagt wurde. Egal. Hauptsache, wir haben ihn. Here is Everything But the Girl and Missing. Martin Sheen ist hier, aber nicht nur er alleine. Auch Sally Field ist noch mitgekommen. Beiden kann ich hier also noch eine Frage stellen. Martin, how was it to work with Sally? I adore her. Who doesn't? How can you not adore Sally Field? You know, and so I'm delighted that, and I love her humanity, you know, that she saw how nervous I was walking on the set, and she just went right to the center of what was really important, and I owe her big time. Yeah, and Sally, I think it's the first time you work together with Andrew Garfield. What can you tell about your work with this young man, with this young actor? I'm just glad to see we're at the tail end of the shoot here, that he's still alive. It was a really long and grueling shoot for him, and he's, you know, he's just a diamond. He really is just a gem. And he was so fun to work with, so into everything, so intense. And takes it all so seriously, which is fabulous to work with. Sally Field zu ihrer Arbeit mit Andrew Garfield bei The Amazing Spider-Man. Und bei uns geht's gleich weiter mit Filmnachrichten. Hier ist erstmal Jackson Brown und Barricades of Heart. Hier ist King FM. www.kingfm.net Radio ohne Nebenwirkungen.